Getreu dem Aufruf des ZKD-Partei der Arbeit Koreas durch die Generalmobilmachung und Konzentrierung der menschlichen, materiellen und technischen Potenziale des Staates im kürzesten Zeitraum die schweren Folgen der Überschwemmung im Norden des Bezirkes Nordhamgyong zu beseitigen und ein neues Wunder des Südkorea zu schaffen, erhoben sich die ganze Armee und das gesamte Volk der TVRK zum Wiederaufbau der Katastrophengebiete. Eine Notsitzung für den Wiederaufbau der nördlichen Gebiete des Bezirks Nordhamgyong fand statt. Die zentrale Leitung und die örtlichen Leitungen mit den Mitarbeitern des ZKD-Partei, des Ministerkabinetts, des staatlichen Plankomitees, der Ministerien und zentralen Institutionen sowie des Bezirks Nordhamgyong wurden gebildet. Und das ordentliche Kommandosystem für die Vorführung des gesamten Wiederaufbaus wurde hergestellt. Die mächtigen Arbeitskräfte einschließlich der Angehörigen der Volksarmee und Stoßtruppen, die für den Aufbau der wichtigen Objekte wie der Ryomyong-Straße, des Gebietes Samjiyon, der Viehzuchtbasis im Gebiet Seppo eingesetzt worden sind, werden an die Front für den Wiederaufbau in den Katastrophengebieten eiligst abgesandt. Die Ministerien und zentralen Institutionen organisieren lückenlos die Arbeiten für die schnelle Bereitstellung der Materialien für die Schadenbeseitigung. Republikweit werden den Katastrophengebieten des Bezirks Nordhamgyong Hilfsgüter geschickt. Für den Wiederaufbau kooperieren die Armee und die Zivilisten aktiv.